Der Sprecher des staatlichen Koordinationskomitees zur Verhütung der Geldwäsche und Terrorfinanzierung der DVRK beantwortete am 28. Juni die Frage des Journalisten der Koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass die internationale Finanzaufsichtsorganisation die DVRK kritisierte. Darin hieß es, die finanzielle Aktionsgruppe zur Verhütung der Geldwäsche, eine internationale Finanzaufsichtsorganisation, veröffentlichte auf der Plenarsitzung, die vom 21. bis 23. Juni in Valencia, Spanien stattfand, wiederum eine offene Erklärung zum ungerechten Vorwurf gegen die DVRK. Die DVRK weist die offene Erklärung als ein Kettenglied der Anti-DVRK-Kampagne der USA und der weiteren feindseligen Kräfte zur Ausnutzung der Organisation entschieden zurück. Der Erklärung liegt die niederträchtige und hinterhältige Absicht der USA zugrunde, auf jeden Fall die DVRK zu einem Land der Geldwäsche abzustempeln, ihre gesetzwidrige finanzielle Sanktionen gegenüber der DVRK zu rechtfertigen und ihr die Atomwaffen wegzuschaffen. Davon zeugt die Haltung der Organisation, die unter Aufhetzung der USA von der Realität der DVRK, wo im Einklang mit den internationalen Normen das Gesetz gegen die Geldwäsche und Terrorfinanzierung bestimmt wurde und demnach auch das finanzielle Aufsichts- und Informationssystem im normalen Gang ist, das Gesicht abwendet und die offene Erklärung nochmals annahm, die nur die Behauptung der USA und der weiteren feindseligen Kräfte wiederholt. Die Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrates sind alle Ergebnisse der inhumanen und menschenfeindlichen verbrecherischen Handlungen der USA und ihrer Anhängerkräfte, wobei die UNO-Charta und die Völkerrechte ignoriert und die Souveränitäts- und Existenzrechte eines souveränen Staates verletzt werden. Wenn die Seite der internationalen Finanzaufsichtsorganisation aufrichtig für die Verhütung der Geldwäsche und Terrorfinanzierung in der DVRK Interesse hat, sollte sie, wie die DVRK einst vorgeschlagen hatte, mit gebührender Aufmerksamkeit den supergroßen Staatsterrorplan der Geheimdienste der USA und Südkoreas problematisieren. Wenn sich die internationale Finanzaufsichtsorganisation unter dem Drahtzieher, den USA, weiter mit dem Druck auf die DVRK beschäftigt, wird die DVRK es in Erwägung ziehen, ob es nötig ist, die Beziehung des Zusammenwirkens mit solcher Organisation weiter aufrechtzuerhalten.